Hansa-Ding. Club-Ding mit Florian. Einen schönen Montagabend. Hier ist das Club-Ding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch. Heute mit Drum Bass, Boris Dehn, aka Netsky. Vor 10 Jahren hat er da richtig die Szene aufgemischt. Und bevor er in die Staaten jetzt gleich droppt, dann macht er noch einen kleinen Zwischenstopp bei uns. Wir starten mit Cormac und Mercy rein. Liebe das Original, einfach schöne, absolute Legenden-Kombi. Mercy von Kanye West zusammen mit 2 Chainz, Pusha T und Big Sean. Ich finde auch den Remix von Cormac ziemlich geil geworden. Danach gibt's Olaf Basowski für euch mit Steppe. Irgendwie eine gute Kombi aus Tribe und Swing Vibes, das ist ganz neu bei Konto erschienen. Am Mikrofon ist der Florian. Servus. Die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Chaney, Bad You ist das. Richtiger, schöner, energiegeladener Piano-House-Track mit Disco-Flavor. Am 30. September ist das Ding bei Tool Room Records rausgekommen und macht richtig Spaß zu hören. Ramper, DBN, Gogo und Legut. DBN, Gogo und Filoliti sind Lichtgestalten der südafrikanischen Amapiano-Szene. Ihre Interpretation von Legut, von Ramos und Kuala ist eine schöne, luftige, rhythmische, angepasste, stylische Nummer geworden. Und die füllt definitiv die Floors auf ihre eigene Art und Weise. Am 7. Oktober bei Keine Musik erschienen und läuft jetzt bei euch schon im Radio. Lufthaus mit Soul Seekers haben wir direkt danach. Das Trio besteht aus Tim Metcalf, Finn Francis und Robbie Williams. Aktuell sind sie im Rahmen von Robbie Williams Tour in Europa unterwegs. Und ja, es ist tatsächlich der Angels Robbie Williams. Welcome to the EDM World. Hier ist das Clubding. Clubding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Society. Clubding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix mit ganz vielen Alter Egos. Kronzeuge ist das Alter Ego von Vaas und das wiederum ist das Alter Ego von Timo Mitsch. Und mit Vaas bedient der Mitsch sich eher so ein bisschen mit verträumterer EDM-Mucke, während er mit Kronzeuge schon so ein bisschen deeper dahergeht und das hört man deutlich. Also, ich hoffe, ihr habt das jetzt so ein bisschen verstanden. Electronic Elephant, da sind die Verhältnisse einfacher. Ask Yourself heißt der Track aus der Crookstrummer Berlin Gets Physical Compilation. Die schleppen wir seit einigen Wochen durch die Sendung, sind aber auch einfach mega gute Sachen drauf und deshalb auch nochmal dieses Stückchen hier für euch. Dann haben wir Danny Boom, Pernet, Amor Profundo. Der Boom ist so einer der Architekten der Rave-Szene in seinem Heimatland Kolumbien. In den 90ern hat er in Europa gelebt und so ein bisschen Rave-Einflüsse aufgesaugt. Und Pernet ist ein ebenfalls in Kolumbien lebender super guter Produzent und Komponist. Der ist durch Europa getourt, hat ganz viele Alben gemacht. Und Amor Profundo ist so eine dampfende House-Single mit satten Latin Percussions. Also hört sich wirklich nett an und hat ja auch eine schöne Geschichte. Gleich für euch im Clubding. unser Ding. Club-Ding. Club-Ding. hablamos profundo. Clubding. Jeden Montag ab 22 Uhr. We got the patience for our minds and right. Just standing here. And waiting that the world comes back together for one chance, one life. People cry. Not because they're weak. It's because they've been strong for too long. Remember, I want to be, I want to see. Remember, I want to be, I want to see. together for one chance, one life. People cry, no, because they're weak. It's because they've been strong for too long. We'll be right back. Ding. Unser Ding. Club Ding. Jeden Montag ab 22 Uhr. gerade David Hazard und Break Silent gehört. Ist ein schöner, brillanter Mix aus guten Breakbeats und ein paar Hi-Hats gewesen. Ivory, I Need You Now gab es hinten dran. Das ist der Club-Edit gewesen. Das neue Album heißt Feeling. Der kommt aus Mailand, macht richtig Spaß. Und das Meer, La Dolce Vita, so ist es eben mit den Dingen, mit denen niemand rechnet, bevor sie da sind. So ist es auch mit dem Album Momoko von Das Meer. Das ist ein Sammelsurium gewesen und ist dann am 14. dann überraschend erschienen. Und das gab's jetzt in Clubding. Wir sind drin in der Special Mix Stunde. Ein belgischer Künstler, der die Drum Bass Szene aufmischt. Boris Den, aka Netsky, hat er vor 10 Jahren gemacht, hat einen regelrechten Kickstart hingelegt und ist auf den Bühnen dieser Welt zu Hause. Letzte Woche in Salt Lake City, nächste Woche schon wieder in Österreich. Diese Woche macht er quasi so auf dem Weg einen kleinen Stop bei uns im Studio und hat uns einen geilen Mix gemacht für die nächste Stunde. Excuse me, can we talk? No swearing, no insults. Look at all the mess we made to get to where the both of us say. These big words, I'm sorry. Cause right now We'll be right back.

slip. Keep the cool eyes going for the shit. Because I'm ballin', look at all these chicks. Rip it up, all these rocks on my wrist. Bring it back up, up, cause it's lit. Keep the cool eyes going for the shit. Because I'm ballin', look at all these chicks. Rip it up, all these rocks on my wrist. Bring it back up, up, cause it's lit. Keep the cool eyes going for the shit. Cause I'm ballin', look at all these chicks. Bumpers and bitch, she got ice. I'm the man, mama never nice. She from Japan, look it so tight. I never land, straight all night. Bumpers and bitch, she got ice. I'm the man, mama never nice. She from Japan, look it so tight. I never land, straight all night. real, it's real. Love that I feel. Oh, nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. Wherever she goes, I go. We roll, we go. Flying over cities down to Rio, it's real. Love that I feel. Oh, nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. dreaming that you're mine. I know tomorrow I need you to survive, 'cause you did something I never knew that I could be. And now you're gone, and I'm back where I belong. Did I fail you? Did I curse it all along? I know tomorrow, tomorrow you'll be gone. Did I love you? Do you ever tell me more? I wasn't sure. Some kind of touch, the rest of my version of myself. That's why I couldn't.